Es ist unsere Absicht, Herr Stockhausen, uns ein wenig zu unterhalten über die Widerstände gegen die neue Musik. Ich glaube, dass wir darin uns einig sind, dass wir dabei nicht die Gemeinplätze wiederholen, die etwa darin bestehen, dass alles Neue in der Welt seine Schwierigkeiten hätte, dass jede neue Kunst mit Widerständen zu kämpfen hätte oder gar an polemisieren gegen den Idiotismus, dass man sich an die neue Musik etwa zu gewöhnen hätte, wie an eine Speise, die einem Kind schwer fällt, aber an die es sich, wenn es dann abgestumpft wird, auf die es sich dann doch allmählich einstellt, sondern wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir doch versuchen, auf spezifische Schwierigkeiten einzugehen, auf spezifische Schwierigkeiten und Widerstände, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Klischee nicht zu bringen sind. Ich müsste vielleicht, Herr Adorno, die Frage stellen, wo der Widerstand überhaupt merkbar wird. Und im Vergleich mit der Malerei, wie Sie selbst einmal gesagt haben, liegt es in der Musik sehr viel anders. In der Malerei steht der Betrachter vor einem Bild und hat längst schon einmal gesehen, was ihm in irgendeiner neuen Form begegnet und glaubt, es sei ihm schon verwandt. Während in der Musik doch die Form von Werk zu Werk ihm sehr viel krasser gegenübersteht, als dass er sie an den Vorhängen schon mal zur Kenntnis genommen hätte. Und deshalb wäre es sinnvoll, zunächst zu unterscheiden zwischen denen, die mit der Musik selber zu tun haben und sich sehr gegen das wenden, was ihnen die Komponisten heute komponieren, und denen, die passiv als Hörer der Musik ausgesetzt sind, sei es im Konzertsaal oder am Rundfunk. Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Das sind zum Teil auch ganz verschiedene Typen des Widerstands, obwohl die dann auch etwa sich begegnen. Es ist vor allem sehr oft so, dass die reproduzierenden Künstler, die ja sich selbst vielfach als Vermittler zwischen dem Werk und dem Publikum fühlen, dann die Stimme des Publikums oder vielmehr das, was sie dafür halten, gegen die neue Musik vertreten und mit mehr oder minder viel Witz sich zu Sprechern dessen machen, wovon sie annehmen, dass es so die communis opinio gegen die neue Musik überhaupt sei. Aber ich würde vorschlagen, dass wir zunächst einmal wirklich auf die Frage eingehen, welchen spezifischen Widerständen gerade in der gegenwärtigen Situation die neue Musik unter den sogenannten Fachleuten, also unter den Musikern selber, begegnet. Ja, darf ich Sie einmal fragen, was haben Sie mit Widerstand gemeint? Meinten Sie offene Feindseligkeit oder meinten Sie eher so etwas wie an die Wand stellen, beiseite drücken? Ich glaube, da hat sich eine wesentliche Änderung vollzogen und es ist gut, wenn wir das von vornherein schon ein bisschen klären. Vor 30 Jahren gab es wirklich so etwas wie einen heftigen Widerstand, noch etwa zu der Zeit, wie die zweite Symphonie von Czernek in Kassel uraufgeführt worden ist, gab es einen wirklichen Skandal, gar nicht zu reden von den legendären Skandalen bei der Uraufführung der Altenberg-Lieder von Alban Berg oder des Sacre du Printemps von Stravinsky. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik, dass sie die neuen Dinge in gar keiner Weise schroff und feindselig ablehnen. Jedenfalls ist das nicht mehr die eigentlich charakteristische Verhaltensweise, obwohl es auch das vorkommt, sondern es wird so neutralisiert, wie ich es nennen möchte. Es wird betrachtet als eine Spezialität für Spezialisten, die in Gottes Namen unter so und so vielen anderen Kulturgütern zwischen den biografischen Tatsachen über die Prinzessin Soraya und den jüngsten Besuchen des einen Staatsmanns beim anderen auch ihren Ort hat, die aber eigentlich einen selber nichts Rechtes angeht und der man so mit heruntergezogenen Mundwinkeln mit einer Skepsis gegenübersteht, die gleichzeitig sich tolerant dünkt, aber doch dem überlegen, wovon sie sich distanziert. Und dieser Mangel an affektiver Besetzung, dieser Mangel an Leidenschaft für das, worauf man stößt, der ist eigentlich die Form, unter der die Ablehnung heute geschieht. Denn das, was man gar nicht recht an sich herankommen lässt, wofür oder wogegen man sich gar nicht engagiert, das nimmt man eben an, naja, das west so irgendwie dahin, ohne dass es jenseits des allerengsten Kreises der Beteiligten ein wirklich wesentliches Schicksal hätte oder für einen selber etwas bedeuten würde. Und ich glaube, wenn man die spezifische Form des Widerstands analysieren will, müsste man zunächst einmal sagen, dass diese Gelassenheit und Neutralität eigentlich nur die Maske ist, die der Widerstand sich anlegt, während dahinter eben doch eine Feindseligkeit sich versteckt, die nur deshalb nicht mehr so offen sich zutage wagt, wie ehedem, weil man eben heute und in dem gegenwärtigen kulturellen Klima sich sehr ungern offen dem Verdacht aussetzt, dass man hinter der Zeit zurückgeblieben sei. Ja, nun, wenn ich komponiere, Sie wissen, habe ich die einzige Chance, ein Stück zu machen? Und jetzt abzuwarten, ob sich Leute dafür interessieren oder nicht. Sie können doch nicht ohne weiteres als Widerstand ansprechen, das, was ich selber tue, wenn viele andere Musik mir begegnen und ich sage, die interessiert mich nicht. Und ich auch diese Gelassenheit zeige als Komponist und meine eigenen Wege gehe und mir das wenige aussuche, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Also wenn ich nur ein Stück schreibe und irgendjemand interessiert sich dafür und führt es auf, dann kann ich mich ja ohne weiteres, und kein Komponist wird das je tun, wird es ihn auch überhaupt nicht interessieren, darüber beschweren, dass es die allermeisten Leute gibt, die daran vorbeigehen, die sagen, was geht mich das an, was diese Verrückten da machen. Also diese Gelassenheit, sagen Sie, die eine Maske ist, kann doch für den Komponisten selber noch nichts Verwunderliches sein, das weiß er. Das weiß er, dass er nicht für jedermann Musik schreibt. Es gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Das kann es auch gar nicht geben. So wie ganz bestimmte Art von Musikproduktion für mich nichts ist, kann auch meine Musik nicht für jeden sein. Umgekehrt würde ich sagen, dort, wo es mich interessiert, ich sollte ja während der Arbeit eigentlich nur ab und zu auf solche Dinge eingehen und tue das auch, das ist, wo diese Art von Ausklammern wollen aktiv wird. Sie haben sicher ganz recht. Und es ist mir aus der Seele gesprochen, wenn Sie sagen, man hat kein Recht darauf, Menschen dazu zu zwingen, sich für irgendetwas in der Welt zu interessieren. Und es wären also diktatoriale Gelüste von uns Musikern, die uns gar nicht anstünden, wenn wir ein solches Interesse fordern würden. Aber wenn man so dieses hört, naja, das ist halt moderne Musik, das interessiert mich nicht, dann steckt ja sehr oft dahinter doch ein bestimmter Fehlschluss, nämlich der, dass diese moderne Musik, wie dieselben Leute dann zu sagen pflegen, keine Musik, sondern irgendetwas ganz anderes sei, während Musik, und zwar wie jene meinen, die richtige Musik, nur eine ganz bestimmte, nämlich die mit der Tonalität operierende, also aus der Epoche von 1600 bis 1900 etwa sei, und dass man sich als ein vernünftiger und anständiger Mensch legitimiert, wenn man zu dieser Musik hält. Nun ist aber gerade das eben doch deshalb falsch, weil es ja nur eine Musik gibt. Ich habe immer vertreten, und ich würde dazu auch heute stehen, dass genauso wie man Schönberg nur verstehen kann, wenn man Bach oder Beethoven versteht, dass man umgekehrt Bach oder Beethoven nur verstehen kann, wenn man Schönberg versteht, weil auch die Musik der Vergangenheit nichts Statisches, nichts Unveränderliches ist, sondern etwas, was in der Geschichte sich erst entfaltet, was einen eigenen geschichtlichen Stellenwert hat. Und wir hören ohne Frage an der der vergangenen Musik heute ganz andere Dinge als die, die damals gehört worden sind. Und wenn man nicht auch die Erfahrung der neuen Dinge in sich hat, dann gewahrt man nach meiner Überzeugung gar nicht die traditionellen Dinge so, wie sie wirklich sind, sondern eigentlich nur schon in ihrer versteinerten, in ihrer Gestalt, in Gestalt eben eines Gipsabgusses. Ja, ich kann nur Folgendes fragen. Interessiert uns die große Zahl. Ist es nicht eher so, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, wie eine Konstruktion sich anhört? Durch das Radio ist es heute möglich geworden, dass eine unendlich große Anzahl von Hörern mit einer Musik in Kontakt kommt, mit der sie früher nie in Kontakt gekommen wäre. Ja. Und zwar meistens zufällig. Man nennt sowas Streusendung. Ja, Sie haben die Frage aufgeworfen, ob wir auf die große Zahl Wert legen. Ich würde darauf antworten, dass diese Fragestellung scheint mir gefährlich. Sicher machen wir nicht zum Kriterium der Musik, ob sie einer möglichst großen Zahl zusagt. Auf der anderen Seite aber sollten gerade wir auch nicht uns dazu hergeben zu sagen, wir legen nur eigentlich auf einen kleinen Kreis Wert, denn dadurch würden wir schon den Prozess der Spezialisierung, der selber gefährlich ist, in gewisser Weise unterschreiben. Ja, das ist der Spieß rumgedreht. Sondern wir sollten wirklich eigentlich dieser Alternative versuchen, uns zu entziehen. Ich würde sagen, das musikalische Ideal ist, ähnlich wie Nietzsche es in dem Untertitel zum Zarathustra formuliert hat, für alle und keinen. Das heißt, man soll die Musik schreiben, als ob sie nur für sich selber und um ihrer selbst willen da wäre, aber dabei doch nicht es sich damit zufrieden geben, dass das nun wieder nur von einem Kreis von Fachleuten gehört wurde, sondern irgendwie steckt darin doch immer auch die Hoffnung von der Seite des Musikers aus, dass das die Menschen ergreift oder dass das vernommen wird und nicht nur von den Fachleuten. Ich glaube, gehört gerade zu den Verdinglichungen des gegenwärtigen Bewusstseins, denen wir widerstehen sollten, dass diese starre Gegenüberstellung auf der einen Seite des Hörens von allen und auf der anderen Seite des Hörens einer beschränkten Gruppe von Fachleuten angenommen wird, während das, was also aus diesen ganzen gefrorenen Kategorien heraus will, auch auf diese Alternative eigentlich sich nicht einlassen sollte. Also natürlich, dass ich nicht für eine bestimmte Clique schreibe. Ja, eben. Im Gegenteil, die Clique interessiert mich überhaupt nicht. Die wissen eh, worauf es ankommt. Und es ist nicht meine Aufgabe für wenn ich komponiere, an ein paar Leute zu denken, die ich eventuell sogar kenne, könnte es ihm gefallen, könnte es jenem gefallen. Das wäre genauso eine Art, als wenn ich mich nach einem anderen Markt richte. Genau. Ob der Konsument so aussieht, ein hübsches Gesicht hat, oder ob er aussieht wie irgendjemand, den ich auf der Straße treffe, das kann niemals für Kompositionen ein Maßstab werden. Eben. Ich schreibe, wenn Sie so wollen, für jeden. Aber nicht um jeden Preis. Das heißt nicht genau. Für jeden, der will, wenn Sie so wollen. Ja, genau. Nun kommt ja aus dem Gegenstand üblicherweise das Argument, aus dem Widerstand, ich verstehe nicht. Und mit dem muss ich wohl oder übel mich oft auseinandersetzen, wenn mir jemand fast vorwurfsvoll sagt, also ich verstehe nicht, was Sie gemacht haben. Das ist so ähnlich, als wenn ich ihm sagte, ich verstehe nicht, wie Sie aussehen. Ja, und das ist nun wirklich der entscheidende Trugschluss. Das heißt, es ist ein verlogenes Argument. In Wirklichkeit steht ja dahinter der Glaube, ich bin ein vernünftiger, normaler Mensch. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann ist es verrückt. Ergo ist das, was ich nicht verstehe, auszuschließen. Während doch zunächst einmal das Urteil über irgendeine Sache das Verständnis über diese Sache voraussetzt. Ich glaube, in dieser Vorstellung, dass es also auf der einen Seite eine vernünftige, gediegene Musik auf dem Boden der Tatsachen und auf der anderen eine experimentelle gäbe. Da liegt eine ganz unsinnige Verkennung der Realität. Denn in der Kunst ist es so, dass genau das, was sich für gesichert hält und für nicht experimentell, was also mehr oder minder sich im Rahmen dessen hält, was schon vorgegeben ist, dass das zumindest in unserer Situation heute völlig uninteressant und gleichgültig ist, dass es Klischee ist, dass es ein bloßes Nachbeten von Formen ist, die ihre Verbindlichkeit längst verloren haben und dass überhaupt nur das, was sich über diesen vorgegebenen Umkreis hinauswagt, also das, was die Spießbürger experimentell nennen, überhaupt nur das eine Chance hat, etwas Wesentliches zu treffen und den Zusammenhang, den Verblendungszusammenhang der Klischees und der vorgegebenen Formen zu durchschlagen. Ich würde also, wenn ich es einmal paradox ausdrücken darf, sagen, dass man beinahe auf der sicheren Seite ist, wenn man experimentiert, während wenn man nicht experimentiert, dann verliert man erst recht alles. Ja, nun ist das mit dem Begriff des Verstehens, der dem oder des Nichtverstehens als sein Widerpart, der ja dem Experimentellen immer wieder gegenübergehalten wird, ja auch für uns nicht so einfach zu erklären. Manches, was ich schreibe, verstehe ich ja selber nicht. Das klingt sehr paradox. Es wird Sie vielleicht interessieren, Herr Stockhausen, dass diese Äußerung, die nun sicherlich die meisten unserer Zuhörer schockieren wird, während sie mir gerade eigentlich etwas außerordentlich Fruchtbares erscheint, dass eine Äußerung ganz analogen Sinnes mir erinnerlich ist von Schönberg, der mir vor 20 Jahren einmal in Los Angeles von einem Stück gesagt hat, nämlich von seinem Bläserquintett, er verstehe es selber noch nicht. Nun, unterdessen, und das ist auch, glaube ich, interessant, ist gerade dieses Stück für uns verhältnismäßig leicht verständlich geworden und er würde es ohne Frage heute auch verstehen. Nun, das zeigt, dass das, was Sie gesagt haben, nicht dieses Harmlose meint, dass etwa der sogenannte Augenblick der Inspiration irrational sei und dass man seiner selbst nicht mächtig ist, sondern dass hier schon das gemeint ist, dass die Werke selber gegenüber dem Autor eine Art von Selbstständigkeit, eine Art Eigengesetzlichkeit annehmen können, die es ihm verwehrt, sie in all seinen Eigentümlichkeiten sofort und ganz mitzuvollziehen. Dass also das Werk seinem eigenen Autor gegenüber auch in einem wirklich radikalen Sinn sich zu entfremden vermag und dass es durchaus möglich ist, dass gerade diese Augenblicke, in denen er am wenigsten das Werk selber versteht, die ihm also die fremdesten sind, dass das die eigentlich produktiven sind, nämlich die, in denen das Neue erscheint, das, was er also hervorbringt, ohne dass er es selber bereits gewusst hätte. Aber warum und woher immer diese Frage nach dem Verstehen? Ist das denn wirklich das einzige Maß Musik gegenüber? Ist es ein Verstehen, was gemeint ist in vernünftigem Sinn, mit der Vernunft? Oder ist es eine innere Übereinstimmung, dass ich sage, ja, so ist das? So klingt die Musik richtig? Wie kann man sich denn um dieses Verstehen bemühen? In der Art, dass ich jetzt hingehe und mir die Partitur 100-mal durchlese, sofern ich sie überhaupt lesen kann? Oder indem ich mir was erklären lasse, was immer wieder Hörer wünschen, erklären Sie mir doch mal was zu diesem Stück. Und meistens lasse ich sie dann allein und sage, ich kann nicht versuchen, mit Worten etwas zu erklären, was mit Tönen geschrieben ist, sonst hätte ich es aufgeschrieben. Und ferner, wer hat denn so vielen Menschen es als wünschenswert beigebracht, die Musik zu verstehen? Mir ist das manchmal ein Rätsel, was sie eigentlich darunter meinen. Wenn sich jemand 20 Mal ein Tonband abgehört hat von einem Stück und schließlich sagt, ja, jetzt verstehe ich's, dann meint er doch gewiss nicht dieses Verstehen, wie es auch beim ersten Mal vorgeworfen wurde als Nichtverstehen. Er kennt es einfach. Er weiß jetzt, an der und der Stelle kommt das und das und dann kommt das und dann kommt jenes und dann kommen diese Klänge. Also das meint er mit Verstehen, das einfache Nachvollziehen. Ja. Und da ist doch in der Musik etwas vor sich gegangen, was das nicht ohne weiteres ermöglicht. Es gibt ja Musik, der man entlang hören kann, wenn ich es einmal so nennen will. Sie gibt immer die Möglichkeit, jede Veränderung von Ton zu Ton, von Gruppe zu Gruppe, von Akkord zu Akkord und schließlich von, ja, von größerer Bildung, also Thema oder Komplex, wie wir es nennen wollen, zu Komplex, zu Thema, mitzuvollziehen, genau nachzuhören. Er hat die Zeit und die Ruhe und den Raum vom Komponisten gegeben zu bekommen. Aber manchmal, in euren Kompositionen ist es ein sehr wesentliches Kriterium, dass dieses intellektuelle Nachvollziehen, was man vielleicht mit Verstehen meint, gar nicht so ohne weiteres und immer auf demselben Niveau möglich ist, sondern Ich entsinne mich sehr an manche Strukturen, die ich selber geschrieben habe. Dann plötzlich rauschen in 10 Sekunden 200, 300 Töne vorbei. Es ist ganz sinnlos zu versuchen, die 200 oder 202 Töne zu hören und die Intervalle, die dazwischen sind. Sondern ich habe es gemeint als einen ganzen Schwarm, der eine bestimmte Richtung, ein übergeordnetes Charakteristikum hat. Wenn jetzt jemand noch von Webern herkommt und denkt, er müsste alles in diesem Sinne verstehen, dass er die Intervalle nicht mehr gehört hat oder die Töne nicht mehr gehört hat oder was auch immer, dann sagt er, ja, ich verstehe das nicht. Während wenn, sobald er die Möglichkeit hätte, sich mit der Form in der Art zu befreunden, dass er auch einmal akzeptiert, was ein größerer Haufen, eine größere Masse von Tönen oder von Klängen ist, dann hätte er einen neuen Begriff fürs Verstehen. So kann also Verstehen doch immer nur sich selbst bilden und vom einzelnen Hörer gebildet werden. Er bildet sich seine Art zu verstehen. Und es gibt nicht die objektive Art, aha, wenn ich das und das gelernt habe und die Art von Zuhören oder Lesen von Musik verstanden habe, dann verstehe ich auch die Werke, bei Gott nicht. Ja, also Herr Stockhausen, ich bin sehr froh, dass Sie den Gegenstand unseres Gesprächs so auffassen, dass wir nicht einfach die Schwierigkeiten, wie sie in dem Widerstand gegen die neue Musik sich anzeigen, apologetisch verleugnen, sondern ich glaube auch, dass es unsere Aufgabe ist, diese Schwierigkeiten selber auszusprechen, anstatt die Dinge dadurch zu verharmlosen, dass wir mehr oder minder doch sagen, naja, unsere Musik, die ist doch schließlich genauso schön wie die irgendwelcher großer Meister der Vergangenheit auch. Noch in der Schönberg-Schule hat man diese Gewohnheit ein bisschen gehabt. Schönberg selber war darin ziemlich naiv. Es gab da eben die großen Meister, die sich so über die Jahrhunderte hinweg unterhalten haben. Und das scheint mir nicht ganz richtig zu sein. Ich bin ganz unabhängig von Ihnen in völlig anderen, in theoretischen Zusammenhängen, und das ist wohl eine gewisse Bestätigung, auf ganz analoge Dinge gekommen, wie das, wovon Sie eben gesprochen haben. Ich finde hier eine Notiz. Ich habe sie vorhin, wie wir uns vor diesem Gespräch schon unterhalten haben, bereits ausgegraben, die lautet: Wir haben Musik bis heute im Mitvollzug, von Ton zu Ton, von Motiv zu Motiv, von Stimme zu Stimme, von Harmonie zu Harmonie und schließlich auch im Fortgang des Ganzen hören gelernt. Eben dies hieß früher einmal musikalisch sein. Aber diese Verhaltensweise ist in der jüngsten Musik, ich will nicht sagen abgeschafft, aber sie ist jedenfalls nicht mehr die allein mögliche Verhaltensweise, um die neue Musik zu verstehen. Sie haben selbst das Beispiel von dem Schwarm eben gebraucht. Es gibt auch also jedenfalls ganze Komplexe in der neuen Musik, die ganz anders geartet sind. Man kann die neue Musik, übrigens schon sehr vieles auch etwa von Schönberg, kaum hörend so mitvollziehen, dass man über jeden Kontrapunkt, über jedes Intervall in derselben Weise mit dem inneren Ohr sogleich Rechenschaft ablegt, wie man das bei Mozart oder bei Beethoven durch die Stütze der eingeschliffenen Sprache, der Tonalität gekonnt hat, sondern man muss, wenn man so will, die neue Musik viel mehr in einer Art von Blick auf das Ganze hören, ohne sich anzumaßen, in jedem Augenblick nun von hier bis dort, bis dorthin mitzukommen, mitzuvollziehen. Viel eher also hören, etwa so, wie man ein Bild betrachtet, ohne dass man in der Wahrnehmung nun in jedem Moment bei der Logik der Sache, in, so wie Hegel das einmal gesagt hat, anwesend, dass man selber mit dabei wäre, sondern man lässt in einer gewissen Distanz das Ganze, ohne in all seine Glieder sich hinein zu versetzen, auf sich wirken. Man überblickt es, man sieht es auch zusammen, aber man komponiert es gewissermaßen beim Hören nicht mehr selber so mit, wie es zumindest das Hörideal der traditionellen Musik vorausgesetzt hat. Und dass das nicht mehr möglich ist, das ist eigentlich der Stein des Anstoßes, den die neue Musik für so viele Menschen bereitet. Und der Stein des Anstoßes, der auch darin beruht, das mit dem überlieferten Begriff des Musikalischen der neuen Musik gar nicht mehr ganz beizukommen ist und dass an dieser Stelle eben wirklich die neue Musik und die Malerei bis zu einem gewissen Grad konvergieren. Ich glaube, es ist besser zu sagen, dass hier wirklich eine Art von qualitativen Bruch erfolgt ist, als wenn man die Dinge so harmoniert, dass man nun einfach ungebrochen sagt, naja, Musik ist Musik und macht nur eure Ohrwascheln auf und dann wird euch das genauso gut gefallen wie die H-Moll-Messe oder wie das Cismol-Quartett von Beethoven. Naja, das gibt es auch. Oma, ich will ganz am Schluss beginnen bei dem, was Sie sagten. Es ist auch sehr verwunderlich, dass manche Hörer ohne bewusst diesen Bildungsvorgang in sich zu vollziehen, einen unmittelbaren Kontakt manchmal zu einem Stück haben. Ich habe manchmal darüber nachgedacht. Die ist aber von einer anderen Struktur, als wenn sie es so mithören. Es gäbe auch eine Art von Verstehen, die sich unter Umständen darin äußert, dass der Mann sagt, ich habe nichts verstanden von dem, was Sie da gesagt haben. Damit meine ich, dass etwas ins Unterbewusstsein geht und dort arbeitet. Das kann sowohl gefährlich sein, als sich irgendwann für den Mann als sehr nützlich erweisen. Sie wissen, wenn man heute über eine Straße geht, wird man von Litfaßsäulen viel mehr beeinflusst, ohne dass man überhaupt weiß, dass man sie gesehen hat. Und irgendwann tut man etwas, kauft irgendetwas und legt sich gar keine Rechenschaft darüber ab, wieso. Aber in einem sehr viel differenzierteren Bereich passiert das ja auch, wenn ich einer Musik ausgesetzt bin. Da gibt es ein, es klingt ganz paradox, ein unterbewusstes Verstehen. Andererseits würde ich sagen, dass das, was Sie beschrieben haben, das Nachvollziehen des bewussten Mit- oder ich würde lieber sagen Nachkomponierens, bisher doch nur geübt, eingeübt worden ist an logischen, und zwar kausallogischen Verhältnissen in der Musik. Das Folgende war meistens das Ergebnis des Vorausgegangenen. Das Ergebnis ist vorausgegangen, ja. Also und kausallogisch im übertragenen Sinn natürlich. Und so hatte man die Möglichkeit, immer in eine Richtung mitzugehen. Und es konnte einem eigentlich nichts passieren. Während umgekehrt mir als eine der liebsten Eigenschaften an neuerer Musik ist, dass sie von Zeit zu Zeit und in ihren stärksten Ergebnissen sogar von Moment zu Moment, von Augenblick zu Augenblick, dem Hörer die Möglichkeit gibt, sich selber zu finden, als dass er, wie bisher immer als Lob einer Musik gesagt wurde, ganz weg ist. Es ist eine merkwürdige Analogie an dieser Stelle zwischen einer Theorie von Brecht und der neuen Musik, der ja von dem Drama, wie es ihm jedenfalls theoretisch vorgeschwebt hat, dem epischen Drama, verlangt hat, dass es nicht zu einer Identifikation des Zuschauers führt, sondern dass der Zuschauer sich in gewisser Weise distanziert, dass er sich also nicht einfühlt, nicht selber in die Sache eingeht, nicht, wie Sie sagen, weg ist, sondern gerade dadurch, dass er bei sich selber ist und dem Werk als einem anderen reflektierend gegenübertritt, eigentlich überhaupt erst des Werkes selber inne wird. Also es ist natürlich so, es handelt sich ja hier um etwas sehr Komplexes und Dialektisches. Das, was wir meinen, ist auch eine Form von Verstehen. Aber beinahe könnte man sagen, ein Verstehen durch Nichtverstehen. Also ein Verstehen, das gerade darin liegt, dass man nun nicht von der Logik der Sache, der man gegenübersteht, unterjocht wird, sondern dass man dieser Logik gegenüber, wenn Sie so wollen, sich unabhängig macht. So wie Valerie einmal an irgendeiner Stelle sagt, dass die großen Kunstwerke die wären, die Menschen, die sie betrachten, nicht unterjochen wollen, sondern gerade die Menschen dazu bringen wollen, sich den Werken gegenüber eigentlich freizugehen. Im Grunde will einer, der 2 Mark bezahlt hat, will nicht freigelassen sein und bei sich bleiben, sondern er will eigentlich ausschließlich außer sich geraten. Ja. Er will außer sich sein. Ich will nur nicht sagen, dass ich schwarz durch weiß ersetze, das liegt mir in jeder Hinsicht fern, sondern gerade jetzt hin und her zu pendeln zwischen vernünftigem Mitvollziehen und jenem außer sich geraten des Hörers, Das wäre etwas, was mich interessiert. Sozusagen auch hier eine Reihe sich vorzustellen. Genau das, eine Reihe von Granen. Ich bin fast außer mir, ich bin noch nicht ganz außer mir. Ich bin ganz bei mir und schließlich bin ich beim Werk. Ja, nun meine ich aber, wenn wir doch auf die Widerstände zurückkommen, da ist einer der allerverbreitetesten, ja der, den ich jetzt doch wieder etwa in Italien gefragt worden bin von sogenannten gutwilligen Leuten, ja, wird denn das jemals die musikalische Sprache der Zukunft werden? Werden das die Menschen jemals alle so als ein Allgemeingut haben, wie sie die traditionelle Musik haben? Nun, ich glaube, das ist doch eine im Grunde überholte und heute gar nicht mehr zu vertretende Ansicht. Zunächst ist danach zu sagen, dass diese Vorstellung einer Musica per ennis, einer für alle Zeiten dauernden Musik, ja nach dem Modell eigentlich des Besitzes konstruiert worden ist. Und wir sollten immerhin, und es ist vielleicht ein Verdienst sogar der historischen Orientierung, dass wir das gelernt haben, wir sollten immerhin wissen, dass es sehr große Komponisten gegeben hat, die vollkommen stumm geworden sind, und wir haben gar keinen Grund anzunehmen, dass die Musik unserer eigenen Zeit oder auch die Musik der angeblich noch verstehbaren Vergangenheit als etwas Gewordenes nicht eben so sehr auch vergehen soll, wie es ältere Musik auch getan hat. Ich meine, dass wir doch überhaupt gegenüber dieser Vorstellung des Bleibenden eigentlich heute recht skeptisch geworden sind, dass die Vorstellung, also dass die Kultur einen abstrakten Ewigkeitswert besitze, für uns nicht mehr verbindlich ist, sondern dass wir gelernt haben, dass die Wahrheit selber einen Zeitkern besitzt und dass möglicherweise gerade das den höchsten Wahrheitsgehalt verkörpert, dass in dem Augenblick, in dem es aufgeht und sich realisiert, zugleich auch gewissermaßen sich selbst verbrennt. Abgesehen davon würde ich aber auch sagen, dass die Vorstellung, also dass ob nun diese neue Musik bleibt oder nicht, dass die so von einem ganz primitiven Geschichtsbild ausgeht, als ob die Geschichte in einer Art Kontinuität verliefe und gar nicht weiß, dass es in der Geschichte qualitative Brüche gibt, dass überhaupt die Fähigkeit kultureller Gebilde zu dauern in der Geschichte variiert, dass schließlich auch die Allgemeinheit einer Kunstsprache an sich noch über ihre Legitimität nicht das Geringste besagt, denn sonst wäre ja also die heruntergekommene Tonalität der Populärmusik von heute als die wirklich allgemein akzeptierte und verbreitete tatsächlich die höhere, während wir objektiv an einer ganzen Reihe von demonstrierbaren Kriterien eben doch nachweisen könnten, dass das nicht der Fall ist. Ich komponiere nicht für die Zukunft, sondern für die Gegenwart. Und die Zukunft ist mir gleichgültig, vor allem die Zukunft meiner Musik. Ich meine das so, dass wenn ich heute mir wünsche, dass man sehr viel mehr Gegenwartsmusik macht, da unsere Gegenwart einen ausgesprochen pompösen Ahnenkult verfolgt, und das hat tiefere Gründe, weil zum Beispiel die klassische achte Musikaufzeichnung, es ermöglicht, solch ein Stück immer wieder zu wiederholen. Es ist irgendwo fixiert, schwarz auf weiß auf Papier. So wandelt sich die Vorstellung dessen, was beim Musikmachen Sinn hätte, in meiner Arbeit auf jeden Fall radikal. Denn wenn ich heute verlange, dass man mehr Gegenwartsmusik macht, dann muss ich auch die Konsequenz ziehen, dass die nächste Generation und wer auch immer kommt, ihre Musik macht und nicht wieder unsere Musik. Dass sie nicht ihre Zeit wieder vollstopft mit dem, was in der Vergangenheit entstanden ist. Meistens sagt man dann einem Komponisten, naja, vielleicht haben sie eines Tages eben die Chance, dass man sich für ihre Musik interessiert. Heute, das ist ganz faul, dieses heute ist eben kein Platz vorhanden. Das ist ganz faul. Und in manchen Komponisten steckt das schon drin, dass das Werk länger leben soll als sie selber. Mir macht es am meisten Spaß, das Tun selber. Die Stücke sind mir eigentlich gleichgültig. Solange ich Musik mache, kann ich glücklich sein oder unglücklich, das gehört genauso dazu. Jedenfalls sehr lebendig. leben, mich selber erleben. Aber die Werke als Dinge, die so in der Welt herumstehen, so wie Bilder, die wie Schinken an der Wand hängen, oder die man kaufen kann, transportieren kann, die Musik ist ja doch immer noch das Ungegenständlichste, sind mir gleichgültig. Und ich habe gar kein Interesse daran, dass die eine bestimmte Lebensdauer sichern und Gott weiß, wie lange leben sollen und der Zukunft Zeit und Raum füllen. Ich glaube, es steckt darin etwas mit dem Wesen der Musik sehr tief Übereinstimmendes. Der Gedanke, eine Kunst, deren Konstituenz es ist, zu vergehen, die festhalten und bewahren zu wollen, hat selber irgendwie bereits etwas Absurdes. Aber ich meine, ich wäre an der Stelle vielleicht nicht ganz so radikal wie Sie. Ich würde schon sagen, dass man natürlich hofft, dass die Dinge übrig bleiben, aber beinahe, dass man es nicht für die eigenen, dass man es nicht für sich selbst hoffen kann und vor allem, dass es falsch ist, unter diesen Gedanken des Bleibens, der dann auch für Notation und für alle möglichen Dinge, für die Form, seine Konsequenz hat, da alles dem unterzuordnen. Ich würde beinahe sagen, auch es ist da ganz ähnlich mit dem Experiment, das, was für den Zeitpunkt geschaffen ist, in dem es geschaffen ist, in einem tieferen Sinn, nicht indem es sich dem Publikum adaptiert, aber indem es aus den spezifischen technischen Konstellationen heraus entstanden ist, die jetzt und hier gegeben sind, hat wahrscheinlich eine viel größere Chance zu überleben, als das, was von vornherein aufs Bleiben angelegt ist und was, indem es dauern will, den Keim seines Todes in sich trägt. Das ist sehr paradox. Was ewig leben will, ist in der Kunst, nimmt dadurch von sich aus Formen an, die es zum Tod verurteilen. Nun, ich muss Ihnen sagen, Sie sehen das sowohl in der Instrumental, Musik, die ich mache, wo immer mehr appelliert wird an, nicht nur, an gegenwärtige Interpreten, und zwar schöpferische Kräfte des Interpreten. So habe ich ein, und in der elektronischen Musik ist es ähnlich, wo ich eben sage, sollen die ihre eigene elektronische Musik machen, wenn meine Bänder kaputt gehen. So habe ich eigenartigerweise eine sehr optimistische Vorstellung von der schöpferischen Kraft der Menschen, die überhaupt erst frei wird, die bisher meines Erachtens gegängelt worden ist, sei es nun durch wirtschaftliche Systeme oder politische Systeme oder durch was auch immer. Es kam heraus, was herauskommen konnte. Ich meine von außen gesehen und nicht von innen herauskommen wollte und musste. Und dass dort sehr viel schöpferische Kräfte frei werden, vor allem dann, wenn alles, was auf Einübung, auf Mechanisierung, auf Wiederholung beruhende, man allmählich den Apparaten überlässt. Also da denke ich, dass noch sehr viel, zwar mit dem Wissen um die Probleme, die wir heute gehabt haben, vertraute Komposition, aber doch in ihrer Zeit ständig sich erneuernde Art der schöpferischen Tätigkeit Musik hervorbringen wird, die sehr viel anders aussehen wird, als wir uns das heute vorstellen. Und es kann niemals die Intention beim Komponieren sein, darauf zu reflektieren. Ja, da würde ich vollkommen mit Ihnen übereinstimmen. Eine der verhängnisvollsten Konsequenzen aus dieser Vorstellung des Bleibenden ist ja wohl die von der gemäßigten Moderne. Also die Vorstellung des Spießbürgers, dass es so etwas wie Pendel, wie ein Auspendeln in der Geschichte gibt, dass zunächst experimentierenderweise extreme Dinge probiert werden, dass die sich dann mäßigen, einspielen, ausbalancieren und dass dann das Mittlere und Gemäßigte das ist, was die Chance hat zu überleben. Mhm. Während man wahrscheinlich, jedenfalls in der gegenwärtigen Situation, sagen kann, dass das, was vermeintlich diese Vernunft der Mäßigung hat, der berühmte Most, der also zu dem klaren Wein sich abklärt, dass das in Wirklichkeit das Kompromisslerische ist. Das ist, was nur irgendwelche einzelnen Dimensionen oder Parameter der neuen Musik entwickelt und andere unverändert lässt, was infolgedessen in sich selbst brüchig und unstimmig ist und was wahrscheinlich eben deshalb am schnellsten verfällt. Also es war sicherlich für Berg, er hat für Berg zu den schmerzlichsten Dingen gehört, dass er seinen großen Erfolg hatte, weil weil er seinem Lehrer Schönberg gegenüber so als der quasi gemäßigte, doch mehr mit dem romantischen Espressivo zusammenhängende Musiker erschienen ist. Und eigentlich seine eigene Intention hat sich immer und mit einem sehr guten Instinkt genau dagegen gewehrt. Und ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn gerade auch in dem öffentlichen Bewusstsein diese Gleichsetzung der musikalischen Qualität mit dieser gewissen mittleren Vernunft durchbrochen würde und wenn die Menschen sehen würden, dass die Wahrheit wirklich heute in der Welt, in der wir leben, beim Extrem ist und nicht bei einer Art von Gelassenheit, für die uns wirklich keine Zeit mehr bleibt. Ja, Sie kennen das Argument, was kürzlich noch wieder in einer der großen Tageszeitungen erschien. Es wird höchste Zeit, dass mit dieser Revolution in Permanenz Schluss gemacht wird. Und nun die Epoche kommt, in der man die Ergebnisse der ersten Entdecker und Erneuerer Zeit jetzt endlich mal in die Breite bringt und zu gemeinverständlichen Formen formuliert. Das wird daraus wird reiner Schund entstehen. Nun, ich stelle mir immer die Frage, wie stellen die sich das eigentlich vor, das Komponieren? Am Anfang kamen wir ja schon darauf, so ähnlich, dass man wie ein Hund morgens die Nase in die Luft steckt und herumschnuppert, was fällt an und was wäre eigentlich zu tun? Wie die Nashörner. Genau, nicht? Also was täte man jetzt, statt dass man sich das einmal so überlegt, wie Schönberg es verglichen hat, in einer ganz ähnlichen Gesprächssituation mit einem noch heute lebenden und sehr bedeutenden Musikmanager. Ich habe das Tonband hören können im Hause von Franz Schönberg, wo er plötzlich sehr wütend wurde, als ihm Ähnliches vorgehalten wurde und Hindemith gegenüber gehalten wurde. Und er sagte, sagen Sie mal, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Denken Sie, als der Hansen zum Nordpol fuhr, da hat er erst einmal eine Umfrage veranstaltet, ob man das eigentlich jetzt tun sollte und ob es an der Zeit sei. Sehen Sie denn nicht, dass die geistige Tätigkeit, die sich in Musik äußert, als schöpferische Tätigkeit ganz verwandt ist mit der Tätigkeit, die einer ausübt, der Neues entdeckt im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Philosophie oder, sagen wir allgemein, im Bereich des Geistes. Musik ist eine Angelegenheit des Geistes. Das muss man akzeptieren. Wenn das nicht akzeptiert, dann ist es vorkünstlerisch. Nun, ich meine, was soll man anders tun? Töne irgendwo in die Luft werfen und sehen, was man damit anfängt. Natürlich gibt es auch jetzt Gegenströmungen, das wissen Sie, in Amerika und wo auch immer, wo diese Vorstellung sehr bekämpft wird oder man sie für altmodisch und europäisch hält und man sich sagt, die Töne sind es eigentlich, die man gerade zum Tönen bringen muss. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, in die Luft zu kommen und dann möglichst schnell die Hand davon und die Gedanken davon. Töne für sich selber, das ist es, das reine Sein und insofern also dem habe ich ja gerade immer aufs Heftigste möglichst wenig Menschenwerk, nicht wahr? Das ist ja ein Unfall. Also da muss ich schon sagen, es ist schließlich doch in irgendeiner Weise auch meine Menschen, Musik. Selbst wenn ich, wie ich eben sagte, sie manchmal selber nicht verstehe, weil sie mir begegnet, weil sie mir einfällt. Ist natürlich. Das Selbstvertrauen fängt doch von einem gewissen Moment an. Und in dieser Form wird man gegen den gezielten Widerstand immun, der sich meistens für den Widerstand hält. Ausgeliefert allerdings ist man an diejenigen, die heute die Verantwortung in Händen haben, ob die Musik überhaupt dem Hörer nahegebracht wird oder nicht. Und das sind die Verantwortlichen zum Beispiel bei Musikprogrammen. Sie sagten selber, dass wir in Deutschland noch eine sehr gute Situation haben im Bereich der Musik, und das stimmt auch. Aber man sollte sich nicht so ohne weiteres vorstellen, das lebte von selber. Ein Gespräch mit einem Verantwortlichen für die neue Musik in Köln ergab vor kurzem, wo Hörer dabei waren, die zufällig ins Studio gekommen waren und sagten, warum senden Sie eigentlich nicht mehr neue Musik? Da sagte ich, ja, warum schreiben Sie nicht, wenn Sie neue Musik haben wollen? Es schreiben immer nur diejenigen, die dagegen sind. Und die sogenannten Musikliebhaber, die Intellektuellen, schreiben einfach nicht. Sie lassen sich Kultur bieten, die wird eben gesendet zu gewissen Zeiten. Und da würde ich sagen, gibt es eine große Gefahr, dass diejenigen, die sagen, die Kultur wird schon von selber auch in ihren angeblich extremen Formen heute an uns herangebracht, durch bestimmte Leute, die dafür verantwortlich sind, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Ja, ich glaube, da kommen Sie an einen sehr wesentlichen Punkt des Widerstands gegen die neue Musik. Dieser Widerstand rationalisiert sich ja also doch sehr oft so als die Sorge um die Ewigkeitswerte, um die Musik als eine Art Naturphänomen und um all das. Und das kleidet sich dann mit Vorliebe in das Argument, die neue Musik sei nicht echt, sondern sie sei gemacht, sie sei gemanagt von Machern. Nun, das läuft in Wirklichkeit, wenn man es sich genau besieht, darauf hinaus, dass man versuchen will, den Komponisten ihre materielle Basis zu entziehen, die nämlich heute in einem weiten Maß eben doch die Radiostationen sind, weil die neue Musik, insofern sie eben nicht konformiert, im Sinn des üblichen Marktmechanismus sich nicht behauptet. Und diese Leute, diese Echtheits- und Naturapostel, fahren in Wirklichkeit der neuen Musik eben an die Gurgel. Demgegenüber ist zweierlei zu sagen. Auf der einen Seite nämlich, dass überhaupt die Vorstellung von Kunst, die reine Natur wäre, die also nicht etwas Gemachtes wäre, nicht etwas wäre, in das auch die Reflexion und alle Vermittlungen des Geistes und der Gesellschaft eingegangen wären, dass die etwas vollkommen Willkürliches ist. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass auch alle möglichen älteren Formen der Musik verfallen und völlig unverständlich geworden sind. Nun, das allein beweist ja, dass es in der Musik keine reine Sprache der Natur gab, dass die Musik eben nichts für sei, sondern in gewissem Sinn immer etwas Tesei, etwas vom Menschen Gesetztes, Gemachtes ist. Auf der anderen Seite aber kann Kunst materiell sich selbst überhaupt nur reproduzieren unter den jeweils fortgeschrittensten ökonomischen Bedingungen. Es ist vollkommen unsinnig, im Zeitalter des späten Industrialismus wie heute noch ein gesellschaftliches Ideal vom Komponisten zu haben, das etwa der Existenz gliche, die Komponisten im frühen 19. Jahrhundert gehabt hätten. Übrigens war es auch dort schon so, dass ja Beethoven nur dank dieses Konsortiums adeliger Freunde hat unabhängig leben und sich nicht dem Markt fügen können. Und dem haben wir wahrscheinlich doch wohl einige der großartigsten Qualitäten der beethovenschen Musik überhaupt zu verdanken. Das Argument, dass die Rundfunkgesellschaften etwa in der Pflege der Musik, die sie sich aussuchen, nach den Steuerzahlern oder Gebühren zahlen und nach der Majorität zu richten hätten, scheint mir wirklich ein scheindemokratisches zu sein. Das heißt, es wird dabei auf die formalen Spielregeln des Willens der Majorität nur deshalb Wert gelegt, um etwas dem Sinn nach Reaktionäres, dem Geist der fortgeschrittenen Musik nämlich und dem fortgeschrittenen Geist unserer Zeit überhaupt Entgegengesetztes zu propagieren. Und es ist sehr interessant, dass gerade die Leute, die bis an die Grenze der Verleumdung, die Rundfunkgesellschaften, die etwa ihrer elektronischen Musik Schutz gewähren, angegriffen haben, dass das eben doch Leute waren, die politisch mit den finstersten Strömungen sympathisiert haben, die heute in Deutschland überhaupt existieren. Ich glaube, das sollte man doch auch einmal ganz offen und so aussprechen, wie wir es hier tun. Es scheint mir stattdessen in einem höheren Sinn gerade das Fortschrittliche und Progressive am Radio zu sein, dass die Konzentration von künstlerisch-administrativer Macht, die sich im Radio heute findet, es eben erlaubt, dass etwas Anständiges dort geschieht und etwas seinem Sinn, seinem Inhalt nach Progressives geschieht, ohne dass man dabei stets und in jedem Augenblick plebiszitären Maßstäben unterworfen wäre. Und deshalb glaube ich, dass gerade dieses Argument gegen die moderne Musik eben doch auch in seiner inneren Unwahrhaftigkeit einmal wirklich vor einer breiten Öffentlichkeit so bloßgelegt werden sollte, wie wir es hier versucht haben. Ja, wir sprachen schon einmal in Köln, Herr Adorno, voriges Jahr, über dieses Thema in einem öffentlichen Gespräch. Und Sie entsinnen sich, dass dort Hörerbriefe zitiert wurden, die dann so sagen, was kriege ich für meine 2 Mark und ja. Sowas will man doch nicht hören. Und nicht umsonst stand damals ein Herr auf, den wir damals noch gar nicht erkannt hatten, der dann später hier einen großen Artikel losließ. Er stammte aus der Ostzone und schlug nun in dieselbe Kerbe. Und wenn ich den Inhalt ungefähr wiedergebe, war er folgendermaßen. Er sagte in einem sowjetischen utopischen Film, der die Eroberung des Mondes und den Bau einer satellitischen Außenstation am Rand des Anziehungsfeldes der Erde zum Gegenstand hat, kann man die Techniker, junge, initiative und sportliche Männer und Mädchen in ihren schneeweißen Plastikanzügen bei ihrer Tätigkeit sehen, die allen interplanetarischen Lebensbedingungen angepasst ist. Abends nach getaner Arbeit legen sie sich auf eine speziell angefertigte Couch und stellen ihr Fernsehgerät ein. Welches Programm wählen sie? Eine Ballettaufführung von Tschaikowskis Schwansee aus dem Bolschoi-Theater. Er hatte vorher argumentiert, dass kein Mensch sich vorstellen sollte, die hörten sich etwa die neue Musik aus dem Westen an oder elektronische Musik gar. Und er sagt, für die arbeitenden Menschen ist das anscheinend Erholung und sogar Genuss. Und man sage nicht, dass die Auswahl nur für russische Techniker und Ingenieure typisch sei. Und das stimmt bei Gott. Sie ist nicht nur für russische Techniker und Ingenieure. Ich würde sogar sagen, für irgendwelche russischen Menschen typisch, sondern dieser Typ findet sich überall und wir wissen sehr genau, dass er, der genau als Argument hier, dieser Satz könnte genauso gut aus einer westlichen Kritik stammen und ich kann Ihnen haufenweise diesen Art von Kritiken zeigen. Das ist genau das Argument, was entgegengebracht wird. Ja, das will doch kein Mensch hören. Und ich bin meiner Erfahrung nach sicher, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die sich sogar für die außergewöhnlichsten Formen der neuen Musik interessieren, die dann immer mit genannt werden als kein Mensch will das hören, aber sie sind nicht aktiv. Sie tun nichts dafür, dass sie abends um 11 alle 14 Tage oder 3 Wochen in wenigen der vielen deutschen Rundfunkanstalten einmal neue Musik zu hören kriegen. Sie tun nichts dafür und natürlich, wer etwas dagegen tut, ist derjenige, dem das nicht passt. Mir scheint das völlig einleuchtend zu sein und ich würde sagen, dass Sie besonders damit recht haben, dass wir uns hüten sollten, die barbarischen Angriffe gegen die neue Musik, wie sie aus dem Osten erfolgen, nun wirklich lediglich dort zu lokalisieren. Es wird nur da gleichsam etwas organisiert und in totalitärer Weise gelenkt, was als ein Potenzial der Rancune und der Unterdrückung dessen, was abweicht und was sich nicht einfügt, in der sogenannten freien Welt auch an allen Ecken und Enden lauert. Und manchmal will es mir scheinen, als ob die Widerstände für die neue Musik, gegen die neue Musik, von denen wir gesprochen haben, beinahe ein Gradmesser wären für die Gewalt des Unterdrückenden, des Repressiven, wie es in der ganzen Welt eigentlich heute verbreitet ist.